IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute den Live-Mitschnitt der Tabla Group Hamburg mit einer Tabla-Performance in zwei Teilen. Tagore-Textrezitativ The Nation aus dem Literaturwerk Creative Unity von 1922 und eine zeitgenössische Interpretation des interkulturellen Themendialogs Home, Individuum und Gesellschaft in der Tradition der indisch-klassischen Musik. Sie hören nun Teil 1. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Tabla-Performance von IMC. Mein Name ist Lothar Meyer, Leiter der Förderinitiative IMC India Meets Classic Hamburg. Ich möchte Ihnen neben dem Live-Mitschnitt einer Tabla-Performance einige Informationen zur indischen Musik, zum Musiksystem und der Klangtheorie dieser 4000 Jahre alten Kultur Gandhava Veda präsentieren. Die indische Trommeltabla und der indische Philosoph Rabindranath Tagore, der 1913 den Literaturnobelpreis erhielt, ist in Deutschland nahezu unbekannt. Dazu im weiteren Verlauf der Sendung auch einige Hintergrundinformationen. IMC konnte im September ein zweiteiliges Programm der Öffentlichkeit als Weltpremiere präsentieren. Es spielte die Tabla Group Hamburg beim Festival der Kulturen 2005. Dieser dreitägige Event ist in seinem dritten Jahr ein Ableger des etablierten Berliner Karneval der Kulturen. Das Hamburger Motto für 2005 lautet Heimat. Zur Einstimmung auf das indische Instrument Tabla spielen wir kurz ein Stück an des weltweit anerkanntesten Tabla-Spielers Ustad Zakir Hussain. Er stammt aus einer der berühmtesten Musikerfamilien Indiens. Zakir Hussain wurde 1951 in Bombay geboren, wuchs in Amerika und Indien auf und schon als Kind erlernte er von seinem Vater Ala Rakha das Tabla-Spiel. Durch sein einfühlsames, aber auch sehr dynamisches Spiel wurde er zu einem der beliebtesten Tabla-Spieler. Mit Ali Akbar Khan spielte Zakir Hussain 1975, später in der Jazz World Music Formation Shakti, zusammen mit dem Jazzgitarristen John McLaughlin und anderen berühmten Musikern wie Ravi Shankar, Habib Khan, dem indischen Violinisten El Shankar oder Trilok Gurtu, der in Hamburg seine weltweite Karriere als Tabla-Professional begann. Zakir Hussain hat Anfang der 90er Jahre das Musiklabel Moment Records gegründet. In der folgenden Aufnahme wird Zakir Hussain von dem Sarangi-Spieler Ustad Sultan Khan begleitet, mit dem er diverse Platten produzierte. Das indische Saiteninstrument Sarangi diente ursprünglich der Begleitung im Tanz und beim Gesang, konnte sich jedoch in den letzten Jahrhunderten in der indisch-klassischen Musik etablieren. Die Sarangi besteht aus einem ausgehöhlten Holzkörper, über dem ein Fell gespannt ist und einem breiten Hals. Drei oder vier Saiten werden mit einem Bogen gestrichen. Sie dienen dem Melodiespiel. Unter diesen Saiten befinden sich ähnlich dem bekanntesten indischen Instrument der Sitar mehrere Saiten zur Erzeugung der Resonanz und der Obertöne. Sie bilden mit den Shrutis die in der uns westlichen Musik bekannten achttönigen Oktav wesentlich feiner differenziert in 22 bzw. 66 gleich große Intervallabstände unterschieden werden, das typische Klangbild der indisch-klassischen Musik. Thank you. Eindruck des Tabla-Spiels in der Tradition der indisch-klassischen Musik vermittelte uns Ustad Zakir Hussain. Tabla und Ustad Sultan Khan Sarangi mit einem Hörausschnitt aus dem Raga Jinjoti. Der Raga wurde in der Rhythmusstruktur Posta mit 5 Schlägen gespielt. Die Aufnahme ist auf der CD Essence of Rhythm 1997 veröffentlicht, erschienen bei MIL Music India Polygram India Limited Bombay. Nach dieser Einstimmung nun zum Live-Mitschnitt der Tabla-Performance, erster Teil. Sie wurde von IMC unter das gleichnamige Motto des Festivals der Kulturen 2005 gestellt, Heimat. Von den Mitgliedern der Tabla-Gruppe Hamburg, die von IMC initiiert wurde, wird dieses Thema aus einem interkulturellen Verständnis unter der Überschrift Individuum und Gesellschaft im Tabla-Spiel und in der Tradition der indisch-klassischen Musik interpretiert. Die Tabla-Gruppe Hamburg besteht aus 7 Musikern und Musikerinnen, allesamt Tabla-Spieler. Sie stammen aus 4 Nationen: Indien, Afghanistan, der Türkei und Deutschland. Die Musiker sind im Alter von 15 bis 31 Jahren. In den folgenden 17 Minuten wird eine deutsche Übersetzung aus dem englischen Werk Creative Unity von 1922 des indischen Philosophen Rabindranath Tagore als Textrezitativ des 9. Buchkapitels The Nation interpretiert. Textsprecher ist Bengalo. Das Textrezitativ gliedert sich in 3 Teile unter den Überschriften Persönlichkeit, Selbstausdruck, Schaffensprozesse, nationale Produktivität, Selbstbewusstsein des Menschen, nationaler Kult, Sympathie und Kooperation, Harmonie mit der Umwelt, soziale Vitalität des Staates. Tagore beleuchtet hierbei das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft als Staat, mit Gültigkeit bis in unsere heutige Zeit, besonders vor dem Hintergrund anhaltender Globalisierungsprozesse und Diskussionen um Staatsreformen. Creative Unity, the Nation. Die Nation. Persönlichkeit, Selbstausdruck, Schaffensprozess, nationale Produktivität. Menschen sind lebendige Wesen. Sie haben ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten. Nationen dagegen sind, als Organisationen der Macht, unter dem Aspekt ihrer inneren Angelegenheiten und ihres nach außen gerichteten außenpolitischen Ausdrucks überall und ermüdend eintönig das Gleiche. Völker als Persönlichkeit verstanden, müssen Raum für ihren Selbstausdruck haben. Und dies führt sie zu ihren unterschiedlichen Schaffensprozessen. Es sind die Literatur, Kunst, soziale Symboliken und Zeremonien. Sie sind wie verschiedene Gerichte, die alle gemeinsam auf einem Fest angerichtet sind. Sie bereiten uns Vergnügen, bereichern unsere Freude am Leben und helfen uns, die Wahrheit zu verstehen. Sie geben der Welt des Menschen ein ideenreiches Verlangen und verschönern sie in vielfältiger Weise. Nationen erschaffen nicht, sie sind einfach nur in der Lage zu produzieren und zu zerstören. Organisationen für Produktion sind notwendig. Sogar Organisationen für die Zerstörung mögen erforderlich sein. Aber sobald sie durch unersättlichen Hunger und Hass zu lebendigen, kreativen Menschen massenweise in die Ecke verbannen, ist die Harmonie verloren. Und die Menschheitsgeschichte bewegt sich in halsbrecherischer Geschwindigkeit auf eine schicksalshafte Katastrophe zu. Der Mensch als Person hat seine Individualität. Dadurch besitzt sein Geist die Freiheit, sich selbst auszudrücken und zu wachsen. Der arbeitende Mensch dagegen trägt eine verhärtete Kruste um sich selbst. Sie verfügt kaum über Elastizität und lässt ihm sehr wenig Spielraum. Diese Arbeitswelt ist der Bereich, wo die Menschen sich in ihrem Wissen spezialisieren. Sie organisieren ihre Macht und Energie, setzen gnadenlos ihre Ellbogen ein und sie behindern sich gegenseitig in ihrem Kampf, an die Spitze zu kommen. Die Welt der Arbeit ist notwendig, ohne Zweifel. Aber es darf ihr nicht erlaubt sein, dass sie sich über die gesundheitlichen Grenzen hinaus ausdehnt und die vollständige Herrschaft über den einzelnen Menschen übernimmt, ihn beschränkt und verhärtet und ausschließlich auf das Streben nach Erfolg abzielt, auf Kosten des Glaubens des Einzelnen an seine Ideale. Im antiken Indien wurde die Arbeit durch soziale Regulierungen innerhalb ihrer Grenzen gehalten. Vorrangig wurde sie als eine soziale Notwendigkeit betrachtet und erst an zweiter Stelle in ihrer Bedeutung als Lebensunterhalt des Individuums verstanden. Jener Mensch, der frei ist von dem konstanten, grenzenlos antreibenden Wettbewerb, könnte den Freiraum haben, die ihm eigene Natur in ihrer Vollständigkeit zu kultivieren. Selbstbewusstsein des Menschen, nationaler Kult. In der modernen Welt geht der Kampf weiter zwischen dem lebendigen Geist der Menschen und den Methoden, wie sich Nationen organisieren. Er ist vergleichbar der Schlacht, die in Zentralasien zwischen den kultivierten Gebieten, den menschlichen Ansiedlungen und der Wüstenausbreitung stattfand. So lange, bis jegliche Existenz menschlichen Lebensraumes und seine Schönheit ausgelöscht wurden. Der nationale Kult ist gekennzeichnet von der Vereinnahmung der Menschen zur Arbeit. Er entwickelt sich für den Menschen zu seiner größten Gefahr. Bringt die Arbeit, der nationale Kult, dem Menschen enormen Erfolg, wird der Mensch ungeduldig für höhere Ideale. Je größer der Erfolg, umso stärker sind die Interessenskonflikte. In den Köpfen der Menschen nehmen Ängste und Hass zu. Die Folge? Mehr und mehr wird es für die Nachbarvölker, die noch das Leben leben, zu einer Notwendigkeit, sich ebenfalls in Nationen zu organisieren. Massenpsychologie ist von blinder Kraft. Wie Dampfenergie oder andere physikalischen Kräfte kann sie dazu benutzt werden, eine ungeheure Menge an Macht freizusetzen. Und so verbiegen die Regierungen ihr Volk. frei von Furcht, geprägt von einem unbändigen Verlangen nach mehr. Sie verwandeln das Volk in eine Maschine der Macht und versuchen, diese Massenpsychologie für ihre speziellen Zwecke zu formen. Sie halten es für ihre Pflicht, in dem Geist des Volkes universelle Panik zu fördern, grundlosen Stolz in ihrer eigenen Rasse zu säen und Hass gegenüber anderen zu schüren. Zeitungen, Schulbücher und sogar religiöse Dienste sind für diesen Zweck gemacht. Jene, die Courage haben, ihre Missbilligung gegenüber diesem blinden und ungläubigen Kult zum Ausdruck bringen, werden entweder an den Gerichtshöfen bestraft oder sind von der Gesellschaft ausgeschlossen. Das Individuum denkt, sogar wenn es fühlt. Das gleiche Individuum, wenn es mit der Masse fühlt, zieht aber daraus keinerlei Nutzen. Sein moralisches Empfinden wird getrübt. Menschlichkeit wird im Massendenken getrübt, das von enormer Stärke produktiv wirkt. Für die Massen ist das Denken im Wesentlichen von primitiver Natur. Ihre Kräfte sind elementar. Demzufolge ist ein Staat auf ewig darauf bedacht, aus dieser enormen Macht des Dunklen Vorteile zu ziehen. Für die Bevölkerung ist ein anhaltendes, nationales Selbstbewusstsein hochgradig schädigend. Es dient sich selbst einem unmittelbaren Zweck, aber auf Kosten des Ewigen im Menschen. Wenn sich eine Gruppe von Menschen als einheitlicher Korpus für einen besonderen, speziellen Zweck trainiert, wird es ein gemeinsames Anliegen der Beteiligten, diesen Zweck aufrechtzuerhalten und ihm gegenüber absolute Loyalität zu predigen. Nationalismus ist das Trainieren eines ganzen Volkes für ein sehr begrenztes Ideal. Wenn dieses von seinen Gedanken Besitz ergreift, wird das Volk zu einer moralischen Degeneriertheit und intellektuellen Blindheit geführt. Sympathie und Kooperation, Harmonie mit der Umwelt, soziale Vitalität des Staates. In allen Krisenzeiten war bei den Menschen der Instinkt nach Selbstschutz dominierend. Dann erwacht punktgenau ein aggressives Solidaritätsbewusstsein. In einem Staat wird dieses Überbewusstsein durch künstliche Prozesse dauerhaft am Leben erhalten. Nationale Effizienz und ihre sich verhärtenden Methoden nehmen von uns Besitz und an Stärke zu, wenn die Bedeutung einer Ausbreitung höherer Ideale von Menschlichkeit nicht aufrechterhalten wird. Diese nationale Effizienz wird sich zumindest für eine befristete Zeit selbst voller Stolz als die überlebensfähigste erklären. Dieser überlebende Teil der Menschheit jedoch ist der am wenigsten lebensfähige und der am wenigsten lebendige Teil in uns. Das ist die Ursache dafür, warum das sich Ausbreiten des Staates von toter Monotonie gekennzeichnet ist. Die modernen Städte repräsentieren die Physiognomie dieser Dominanz des Staates. Von San Francisco bis nach London, von London bis nach Tokio sind sie überall gleich. Sie zeigen keine Gesichter, sind nichts mehr als nur Masken. Menschlichkeit, dort wo es Leben gibt, wird von inneren Idealen geleitet. Aber dort, wo eine tote, nicht lebendige Organisation vorherrscht, wird man für diese Ideale unempfänglich. Mit dem ungeprüften Wachstum des Nationalismus unterzieht sich die Moral der menschlichen Zivilisation unbewusst einem Wandel. Das Ideal des sozialen Menschen ist Uneigennützigkeit. Das Ideal des Staates, wie die des arbeitenden Menschen, ist Eigennutz. Natürlich muss das Streben nach Eigeninteresse nicht gänzlich nur von eigennützigem Handeln gekennzeichnet sein. Es kann sogar in Harmonie mit den Interessen aller stehen. Aber die Praxis zeigt, jede Nation, die sich erfolgreich entwickelt, erreicht ihren Erfolg durch einen Karriereweg, der von aggressivem Eigennutz geprägt ist. Entweder in Form kommerzieller Abenteuer durch ausländische Inbesitznahmen oder durch beides gemeinsam. Wenn wir als ein Ergebnis durch die Besonderheiten eines Systems Leid erfahren, glauben wir, dass ein anderes System uns besseres Glück bescheren würde. Wir neigen dazu, zu vergessen. Zu vergessen, dass alle Systeme früher oder später Schaden anrichten, sobald die Psychologie, die ihnen zugrunde liegt, falsch ist. Das System, das heute noch im nationalen Rahmen Gültigkeit hat, mag morgen die Form eines internationalen Systems annehmen. Aber solange wie die Menschheit sich nicht von der götzenhaften Anbetung ihrer primitiven Instinkte und kollektiven Leidenschaften abgewendet hat, wird das neue System nur ein neues Instrument des Leidens werden. Weil wir uns ständig daran trainieren, ein effizientes System zu vermischen mit moralischer Güte, wird jedes schadhafte System uns mehr und mehr dem moralischen Gesetz gegenüber misstrauisch werden lassen. So setze ich, Rabindranath Tagore, in meinem Glauben nicht auf irgendeine neue Institution, sondern auf die Individualisten überall auf der Welt, die klar denken, edel fühlen und rechtschaffen handeln. Daraus entsteht moralische Wahrheit. Mit Sichel und Hammer funktionieren unsere moralischen Ideale nicht. Sie sind wie Bäume, die ihre Wurzeln in den Boden ausbreiten und ihre Äste dem Himmel entgegenstrecken, ohne sich für ihre Pläne von irgendeinem Architekten beeinflussen zu lassen. Dies war in Teil 1 der Tabla-Performance das interpretatorische Textrezitativ in drei Teilen des Literaturwerkes Creative Unity, 9. Kapitel The Nation von Rabindranath Tagore aus dem Jahre 1922. Es wurde im Original in der englischen Fassung beim indischen Verlag Rupa & Co. New Delhi in 2002 veröffentlicht. Präsentiert wurde es als Opening Act beim Festival der Kulturen 2005. Der Text wurde gesprochen von dem Theaterdozenten, Moderator und Musiker Ben Gallo und musikalisch interpretiert auf der Tabla in der Tradition der indisch-klassischen Musik durch die Tabla Group Hamburg unter der musikalischen Leitung von Mohit Paul Arora Indien. Im Weiteren spielten Anke Chapra, Ahmed Ghaffar und Behchan Mohibi aus Afghanistan, Garib Yavuz aus der Türkei, Yvonne Appel und Thomas Eisermann aus Deutschland. Auf die Interpretation des Textrezitativs The Nation aus dem Werk Creative Unity des indischen Philosophen und Universalgenies Rabindranath Tagore, der 1861 bis 1941 lebte, folgt der einstündige zweite Teil des Live-Mitschnitts vom Festival der Kulturen 2005 mit einer Interpretation des Festivalthemas Heimat unter der Überschrift Individuum und Gesellschaft. Entnehmen Sie den Sendetermin der Website von Tide Radio 96.0 www.tidenet.de. Ergänzende Infos über die indische Musik, eine Kurzbiografie von Tagore, die deutsche Übersetzung und englische Originalfassungen des Textrezitativs und Hörbeispiele finden Sie dort gleichfalls als Download-Angebot verlinkt. Allen Mitwirkenden, die mit Engagement, Rat und Tat zum Gelingen der Tabla-Performance beigetragen haben, sage ich meinen ganz persönlichen Dank. Den Mitgliedern der Tabla Group Hamburg, Cecilia Simao, Büro Interkulturelles Projektmanagement, Sabine Kuhlau von Kulturwelten e.V., Klaus-Peter Ort, Intendant des Hamburger Theater Orange, Matthias Tentin Technik und Anne Knack Programmgestaltung von Sternchance e.V., Ellen-Maria Panke, Videoproduktion, Film Ab und Cut, Pavel Maslobejew und Erik Mansold, Autoengineering, SAE-Institut, dem indischen Tabla-Professional Spapan Bhattacharya, Seth Sargak Talebi von Silentium Music Germany Forchheim, Wolfgang Krömer und Peter Gelsdorf bei Tide Radio 96.0 und Totec Sound Service. Ich verabschiede mich heute von Ihnen, vielleicht bis demnächst zum zweiten Teil der Tabla-Performance mit dem Titel Mishra Kalengra aus der CD West Meets East Indian Ragas on Western Instruments, veröffentlicht in 2004 bei Sarigama India Limited, Calcutta, im Original aufgenommen von The Gramophone Company of India Limited. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Danke fürs Zuhören. Namaste. Dies war die Sendung Tabla-Performance Heimat, Individuum und Gesellschaft. Die Tabla Group Hamburg wurde präsentiert von der Förderinitiative IMC India Meets Classic.